Vater Ruo rauchte auf dem Heimweg seelenruhig Pfeife, was Homais insgeheim unschicklich fand. Er stellte ebenso fest, dass Binet nicht erschienen war, dass sich Tüvache nach der Messe verdrückt hatte und dass Theodore, der Diener des Notars, einen blauen Rock trug, als ob kein schwarzer Rock aufzutreiben wäre, wo es nun mal so Brauch ist, Teufel auch. Und um seine Beobachtungen weiterzugeben, ging er von einer Gruppe zur anderen. Man beklagte Emmas Tod und vor allem Lheureux, der nicht versäumt hatte, am Begräbnis teilzunehmen. Die arme kleine Frau, wie schmerzlich für ihren Mann! Der Pharmazeut erklärte, ohne mich, wissen Sie, hätte er auf irgendeine unselige Weise Hand an sich gelegt. Eine so liebe Person, wenn ich daran denke, letzten Samstag noch habe ich sie in meinem Laden gesehen. Mir fehlte die Muße, sagte Homais, ein paar Worte vorzubereiten, die ich ihr übers Grab gestreut hätte. Wieder zu Hause entkleidete sich Charles und Vater Rouault schlüpfte in seinen blauen Kittel. Der war neu, und weil er sich auf dem Herweg oft mit den Ärmeln die Augen gewischt hatte, war sein Gesicht verfärbt und die Spur seiner Tränen grub Rillen in den Staub, der es verschmutzte. Die alte Madame Bovary war bei ihnen. Alle drei schwiegen. Endlich seufzte der gute Mann. »Erinnern Sie sich, mein Freund, dass ich einmal nach Tostes gekommen bin, kurz nachdem sie ihre erste Verewigte verloren hatte. Ich habe sie damals getröstet. Ich wusste, was sagen. Aber heute...« Dann, nach einem langen Aufstöhnen, das seine ganze Brust hob, »ach, das ist mein Ende, verstehen Sie. Mir ist meine Frau gestorben, danach mein Sohn und jetzt auch noch meine Tochter.« Er wollte auf der Stelle zurück nach Les Bertaux und sagte, er könne nicht schlafen in diesem Haus. Nicht einmal seine Enkelin mochte er sehen. »Nein, nein, das würde mich zu sehr grämen. Bloß geben Sie ihr einen Kuss von mir. Adieu, Sie sind ein guter Junge. Und das hier werde ich Ihnen nie vergessen«, sagte er, sich auf den Schenkel klopfend. »Keine Angst, Ihre Pute werden Sie immer bekommen.« Doch als er oben auf der Anhöhe war, wandte er sich um, wie er sich einst umgewandt hatte auf der Straße nach Saint-Victor beim Abschied von ihr. Die Fenster im Dorf loderten unter den schrägen Strahlen der Sonne, die auf den Wiesen versank. Er hielt seine Hand über die Augen, und am Horizont erblickte er ein von Mauern umfriedetes Anwesen, wo Bäume hier und da schwarze Grüppchen bildeten zwischen weißem Stein. Dann setzte er seinen Weg in gemächlichem Trab fort, denn sein Pferdchen lahmte. Charles und seine Mutter saßen am Abend trotz aller Müdigkeit lange beisammen und plauderten. Sie unterhielten sich über frühere Tage und über die Zukunft. Sie wollte nach Yonville ziehen, ihm den Haushalt führen. Nie mehr würden sie auseinandergehen. Sie war geschickt und zärtlich, freute sich im Geheimen, wieder Besitz zu ergreifen von einer Zuneigung, die ihr seit so vielen Jahren entglitt. Es schlug Mitternacht. Das Dorf war still wie gewöhnlich, und Charles, der wach lag, dachte noch immer an sie. Rodolphe, der zur Zerstreuung den ganzen Tag kreuz und quer durch den Wald geritten war, schlief friedlich in seinem Schloss. Und Léon, dort in der Ferne, schlief ebenfalls. Es gab noch einen, der um diese Stunde nicht schlief. Über der Grube zwischen den Tannen kniete ein weinendes Kind, und seine von Schluchzern zerrissene Brust hob und senkte sich im Dunkel unter dem Druck einer maßlosen Sehnsucht, süßer als das Mondlicht und unergründlicher als die Nacht. Plötzlich quietschte das Tor. Es war Lestiboudois. Er kam seinen Spaten holen, den er am Nachmittag vergessen hatte. Er sah Justin über die Mauer klettern und wusste nun Bescheid über den Halunken, der ihm seine Kartoffeln stahl. Charles holte am nächsten Tag die Kleine zurück. Sie fragte nach ihrer Mama. Man antwortete, sie sei verreist, sie werde ihr Spielsachen mitbringen. Bert sprach noch ein paar Mal von ihr, dann mit der Zeit kam sie ihr aus dem Sinn. Die Fröhlichkeit des Kindes schmerzte Bovary, und er musste die unerträglichen Trostsprüche des Apothekers aushalten. Die Geldgeschichten gingen bald von Neuem los, weil Monsieur Lheureux wieder seinen Freund Vinçart aufstachelte und Charles verpflichtete sich für horrende Summen, denn nie und nimmer wollte er zulassen, dass auch nur ein Möbelstück verkauft würde, das ihr gehört hatte. Seine Mutter empörte sich. Er tobte noch lauter als sie. Er hatte sich stark verändert. Sie lief aus dem Haus. Nun trachtete ein jeder zu profitieren. Mademoiselle L'Empereur verlangte Honorar für 6 Monate, obwohl Emma keine einzige Stunde genommen hatte, trotz der beglichenen Rechnung, die sie Bovary gezeigt hatte. Das war so abgesprochen zwischen den beiden. Der Inhaber des Lesekabinetts verlangte Abonnementgebühr für 3 Jahre. Mutter Rollet verlangte Portoauslagen für rund 20 Briefe, und als Charles um eine Erklärung bat, war sie so taktvoll zu antworten: »Oh, ich weiß von nichts, es ging wohl um ihre Geschäfte.« Bei jeder Schuld, die er bezahlte, meinte Charles, nun sei Schluss. Es kamen neue zutage in einem fort. Er wollte Außenstände für lange zurückliegende Krankenbesuche eintreiben. Man zeigte ihm die Briefe, die seine Frau geschickt hatte. Da musste er sich entschuldigen. Felicité trug nun Madames Kleider, nicht alle, denn einige hatte er behalten, und er brütete in ihrem Ankleidezimmer, wo er sich bei ihnen einschloss. Sie hatte ungefähr ihre Figur. Oft erlag Charles, wenn er sie von hinten erblickte, einer Sinnestäuschung und rief: »Oh, bleib doch, bleib!« Doch zu Pfingsten suchte sie das Weite, entführt von Theodor, und stahl alles, was noch übrig war von der Garderobe. Etwa um dieselbe Zeit beehrte sich die verwitwete Madame Dupuis, ihm die Vermählung ihres Sohnes Monsieur Léon Dupuis, Notar in Yvetot, mit Mademoiselle Léocadie Leboeuf aus Bondeville anzuzeigen. In den Glückwünschen, die Charles an sie richtete, schrieb er auch den Satz: »Wie hätte meine arme Frau sich gefreut!« Eines Tages, als er ziellos durchs Haus irrte, stieg er bis auf den Dachboden. Er spürte unter seinem Pantoffel ein Kügelchen aus feinem Papier. Er strich es glatt und las: »Seien Sie tapfer, Emma, tapfer. Ich will Sie nicht ins Unglück stürzen.« Es war Rodolphs Brief, auf den Boden zwischen Kisten gefallen, liegen geblieben und nun vom Wind aus der Dachluke hinüber zur Tür geweht. Charles stand reglos und mit offenem Mund an derselben Stelle, wo einst, noch bleicher als er, Emma aus Verzweiflung hatte sterben wollen. Endlich entdeckte er ein kleines R unten auf der zweiten Seite. Wer war das? Ihm kamen Rodolphs häufige Besuche in Erinnerung, sein plötzliches Verschwinden und seine gezwungene Miene bei den 2 oder 3 Malen, die er ihn seither getroffen hatte. Durch den ehrerbietigen Ton des Briefes aber ließ er sich täuschen. »Vielleicht haben sie sich platonisch geliebt«, sagte er sich. Außerdem war Charles keiner, der den Dingen auf den Grund geht. Er scheute vor den Beweisen, und seine zögernde Eifersucht verlor sich in der Unendlichkeit seines Kummers. »Sicher«, dachte er, »hat man sie angebetet. Ganz bestimmt war sie von allen Männern begehrt worden. Sie dünkte ihn nur umso schöner.« Und ihn ergriff ein ständiges, wildes Verlangen, das seine Verzweiflung schürte und das keine Grenzen hatte, denn nunmehr war es unstillbar. Um ihr zu gefallen, als würde sie leben, übernahm er ihre Vorlieben, ihre Geschmäcker, er kaufte sich Lackstiefel, er trug weiße Halsbinden, er pflegte seinen Schnurrbart nun mit Pomade, ihr gleich unterschrieb er Solawechsel. Sie verdarb ihn noch aus dem Grab. Er war gezwungen, das Tafelsilber Stück für Stück zu verkaufen. Danach verkaufte er die Möbel aus dem Salon. Ein Raum nach dem anderen wurde leer. Nur das Zimmer, ihr Zimmer, war geblieben wie einst. Hierher ging Charles stets nach dem Abendessen. Er schob den runden Tisch vor das Feuer und er rückte ihren Sessel näher. Er setzte sich gegenüber. Die Kerze brannte in einem der vergoldeten Leuchter. Bert kolorierte neben ihm Drucke. Erlitt der arme Mann, wenn er sie so schlecht gekleidet sah, ihre Stiefel ohne Schnürsenkel und die Armlöcher ihrer Kittel aufgerissen bis zu den Hüften, denn die Haushälterin scherte sich nicht. Aber sie war so sanftmütig, so lieb, und ihr Köpfchen neigte sich so anmutig und ließ das dichte blonde Haar auf ihre rosigen Wangen fallen, dass ihn tiefe Freude durchströmte. Glück vermischt mit Bitterkeit, wie schlechter Wein, der nach Harz schmeckt. Er flickte ihre Spielsachen, bastelte Hampelmänner aus Karton oder stopfte die aufgerissenen Bäuche ihrer Puppen. Wenn sein Blick auf das Nähkästchen fiel, auf ein Band, das herumlag, oder auch nur auf eine Stecknadel, die in eine Tischritze gefallen war, dann begann er zu träumen. Und er schaute so traurig, dass sie traurig wurde wie er. Niemand kam die zwei besuchen. Denn Justin war nach Rouen entwichen, wo er Krämergehilfe wurde, und die Kinder des Pharmazeuten verkehrten immer weniger mit der Kleinen, da Monsieur Homais in Anbetracht des gesellschaftlichen Rangunterschieds keinen Wert darauf legte, weiter vertrauten Umgang zu pflegen. Der Blinde, den er mit seiner Salbe nicht hatte heilen können, war auf die Anhöhe von Bois-Guillaume zurückgekehrt, wo er den Reisenden vom missglückten Versuch des Apothekers erzählte, so dass Homais, wenn er in die Stadt fuhr, sich hinter den Vorhängen der Hirondelle versteckte, um ihm nicht zu begegnen. Er hasste ihn. Und weil er ihn im Interesse seines eigenen Rufes mit aller Gewalt loswerden wollte, brachte er gegen ihn ein verborgenes Geschütz in Stellung, das die Schärfe seiner Intelligenz und die Niedertracht seiner Eitelkeit offenbarte. 6 Monate hintereinander konnte man im Fanal de Rouen kurze Meldungen wie diese hier lesen. Wer immer sich den fruchtbaren Gefilden der Picardie nähert, hat vermutlich auf der Anhöhe von Bois-Guillaume einen Bettelmann erblickt, dessen Gesicht durch eine grässliche Wunde entstellt ist. Er belästigt einen, verfolgt einen und erpresst regelrecht Zoll von den Reisenden. Sind wir noch in den schaurigen Zeiten des Mittelalters, als Landstreichern erlaubt war, auf unseren öffentlichen Plätzen Lepra und Skrofeln zu exhibieren, welche sie vom Kreuzzug eingeschleppt hatten? Oder trotz der Gesetze gegen Landstreicherei ist die Umgebung unserer großen Städte noch immer verseucht von Lumpengesindel. Man sieht einzelne Gestalten herumstreunen, und das sind vielleicht nicht die ungefährlichsten. Was denken sich unsere Stadtväter? Dann erfand Homais kleine Geschichten. Gestern auf der Anhöhe von Bois-Guillaume scheute ein Pferd. Und es folgte der Bericht über einen Unfall, verursacht durch die Anwesenheit des Blinden. Er war so geschickt, dass man ihn einsperrte. Man ließ ihn jedoch wieder laufen. Er machte weiter und auch Homais machte weiter. Es war ein Kampf. Er trug den Sieg davon, denn man verurteilte seinen Feind zu lebenslanger Internierung in einem Hospiz. Durch diesen Erfolg bekam er Auftrieb, und fortan gab es im Bezirk keinen überfahrenen Hund, keine abgebrannte Scheune, keine verprügelte Frau, ohne dass er die Öffentlichkeit darüber unterrichtete, stets geleitet von Liebe zum Fortschritt und Hass auf die Priester. Er stellte Vergleiche an zwischen den Volksschulen und den Ignorantenbrüdern, zum Schaden der Letzteren, erinnerte an die Bartholomäusnacht im Zusammenhang mit einer Unterstützung von 100 Francs für die Kirche und verurteilte Missbräuche, schleuderte Geistesblitze, so pflegte er sich auszudrücken. Homais unterminierte, er wurde gefährlich. Freilich erstickte er in den engen Grenzen des Journalismus, und bald schon brauchte er das Buch, das Werk. Also verfasste er eine allgemeine Statistik des Landkreises Yonville nebst klimatologischen Betrachtungen, und die Statistik führte ihn zur Philosophie. Er beschäftigte sich mit großen Problemen, Soziale Frage, sittliche Verbesserung der armen Schichten, Fischzucht, Kautschuk, Eisenbahnen und so weiter. Am Ende schämte er sich, ein Bürger zu sein. Er gab sich Künstlerallüren. Er rauchte. Er kaufte zwei schicke Pompadour-Statuetten als Zierde seines Salons. Dabei vernachlässigte er keineswegs die Pharmazeutik, im Gegenteil. Er hielt sich über Entdeckungen auf dem Laufenden, er verfolgte den Aufschwung der Schokolade. Als erster brachte er Choca und Revalencia in die Seine Inférieure. Er begeisterte sich für die hydroelektrischen Ketten von Pulvermacher, er trug selber eine, und abends, wenn er sein Flanellunterhemd auszog, stand Madame Homais ganz geblendet vor der goldenen Spirale, unter der er verschwand, und fühlte ihre Leidenschaft zu diesem Manne wachsen, der fester verschnürt war als ein Sküte und gleiste wie ein Magier. Er hatte hübsche Einfälle für Emmas Grabmal. Sein erster Vorschlag war ein Säulenstumpf mit Draperie. Hernach kam eine Pyramide, dann ein Vesta-Tempel, eine Art Rotunde oder auch ein Trümmerhaufen. Und bei allen Entwürfen beharrte Homais auf der Trauerweide, denn sie galt ihm als obligates Sinnbild des Grams. Charles und er reisten gemeinsam nach Rouen, um sich bei einem Bestattungsunternehmer Grabmäler anzusehen, in Begleitung eines Kunstmalers, ein gewisser Vaufrillard und Freund von Bridoux, der einen Witz nach dem anderen riss. Nachdem sie rund 100 Zeichnungen studiert, einen Kostenvoranschlag erbeten und eine zweite Reise nach Rouen gemacht hatten, entschied sich Charles für ein Mausoleum, dessen zwei Hauptseiten die Darstellung eines Genius mit erloschener Fackel schmückte. Was die Inschrift betraf, so dünkte Homais nichts so schön wie Star Viator. Und dabei blieb er. Er zermarterte sich das Hirn, er wiederholte in einem Fort Star Viator. Endlich fand er Amabilem conjugem calcas, was gebilligt wurde. Seltsam ist, dass Bovary, obwohl er in einem Fort an Emma dachte, sie vergaß. Und voll des Kummers spürte er, wie dieses Bild seinem Gedächtnis entglitt, trotz aller Anstrengung, es festzuhalten. Jede Nacht freilich träumte er von ihr. Stets war es derselbe Traum. Er trat zu ihr. Doch wenn er sie umfangen wollte, zerfiel sie in seinen Armen zu Mode. Man sah ihn eine Woche lang abends in der Kirche. Monsieur Bournisien besuchte ihn sogar zwei- oder dreimal, dann gab er auf. Sowieso neigte der gute Mann immer mehr zu Intoleranz, zu Fanatismus, sagte Homais. Er donnerte gegen den Geist der Zeit und versäumte nicht, alle 14 Tage in der Predigt den Todeskampf Voltaires zu schildern, der seine Exkremente fressend starb, wie jeder weiß. Obwohl Bovary äußerst sparsam lebte, war er weit davon entfernt, seine alten Schulden abtragen zu können. Lheureux weigerte sich, irgendeinen Wechsel zu prolongieren. Die Pfändung stand unmittelbar bevor. Da wandte er sich an seine Mutter, die einwilligte, dass er eine Hypothek auf ihren Besitz aufnahm, ihm zugleich aber ellenlange Vorwürfe gegen Emma schickte, und als Gegenleistung für das erbrachte Opfer wollte sie einen Schal, der Felicités Raubzug entgangen war. Schal weigerte sich. Sie schieden im Streit. Sie machte die ersten Schritte zur Versöhnung und schlug vor, die Kleine zu sich zu nehmen als Hilfe in ihrem Haus. Charles willigte ein. Doch als der Abschied nahte, verließ ihn jeder Mut. Da war der Bruch endgültig, unwiderruflich. Während seine Bindungen zerrissen, klammerte er sich stärker an die Liebe zu seinem Kind. Doch Bert machte ihm Sorgen. Sie hustete manchmal und hatte rote Flecken auf den Wangen. Ihm gegenüber protzte, blühend und vergnügt, die Familie des Apothekers, dem alles auf der Welt Zufriedenheit bescherte. Napoleon half im Laboratorium, Athalie stickte ihm eine griechische Mütze, Irma schnitt runde Papierdeckel für die Marmeladen und Franklin leierte wie am Schnürchen das Einmaleins des Pythagoras. Er war der zufriedenste aller Väter, der glücklichste aller Männer. Irrtum. Ein heimlicher Ehrgeiz nagte an ihm. Homais wollte das Kreuz. Verdienste fehlten ihm nicht. Erstens, sich während der Cholera durch grenzenlose Opferbereitschaft ausgezeichnet zu haben. Zweitens, mehrere dem Allgemeinwohl dienende Werke veröffentlicht zu haben, noch dazu auf meine eigenen Kosten, wie zum Beispiel, und er nannte seine Abhandlung des Titels über den Cidre, seine Herstellung und seine Auswirkungen, außerdem noch Untersuchungen zur Wolllaus, welche er der Akademie geschickt hatte, sein statistisches Opus und sogar seine Examensarbeit in Pharmazeutik, ganz zu schweigen davon, dass ich Mitglied verschiedener wissenschaftlicher Gesellschaften bin. Er war es nur in einer. Kurzum, rief er, eine Pirouette drehend, und sei's nur, weil ich mich bei Feuersbrünsten auszeichne. Da zog es Homais zur Staatsgewalt. Er leistete dem Herrn Präfekten bei den Wahlen ganz im Stillen gute Dienste. Kurzum, er verkaufte, er prostituierte sich, er richtete sogar ein Bittgesuch an den Herrscher, in dem er flehte, ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Er titulierte ihn als »unser guter König«, und verglich ihn mit Heinrich dem Vierten. Und jeden Morgen stürzte sich der Pharmazeut auf die Zeitung, um darin seine Ernennung zu finden. Sie kam nicht. Als er es zuletzt kaum mehr aushielt, ließ er in seinem Garten ein Rasenbeet anlegen, das den Stern der Ehrenlegion darstellte, mitsamt zwei kleinen Graswuscheln, die oben aus dem Scheitel sprossen und das Band nachahmten. Er spazierte mit verschränkten Armen rundherum und grübelte über die Torheit der Regierung und den Undank der Menschen. Aus Ehrfurcht oder aus einer Art von sinnlichem Genuss, der ihn langsam vorgehen ließ bei seinen Nachforschungen, hatte Charles das Geheimfach eines Palisanderschreibtischs, den Aymar gewöhnlich benutzte, bisher nicht geöffnet. Eines Tages setzte er sich schließlich davor, drehte den Schlüssel herum und drückte die Feder. Léons sämtliche Briefe lagen da. Diesmal gab es keinen Zweifel. Er verschlang sie bis auf den letzten, wühlte in allen Ecken, allen Möbeln, allen Schubladen, hinter den Wänden, schluchzend, heulend, verzweifelt, wahnsinnig. Er entdeckte ein Kästchen, zertrümmerte es mit einem Fußtritt. Rodolphs Porträt sprang ihm ins Gesicht inmitten durcheinander geworfener Liebesbriefe. Man wunderte sich über seine Mutlosigkeit. Er ging nicht mehr aus dem Haus, empfing niemanden, wollte nicht einmal seine Patienten besuchen. Da wurde behauptet, dass er sich einschließe, weil er trank. Manchmal jedoch spähte ein Neugieriger über die Gartenhecke und sah zu seiner Verblüffung diesen Mann mit langem Bart, in dreckige Kleider gehüllt, verwildert, der laut weinend umherlief. Abends im Sommer nahm er seine kleine Tochter und besuchte mit ihr den Friedhof. Erst in stockdunkler Nacht kehrten sie heim, wenn nirgendwo am Platz mehr Licht brannte, außer in Binets Dachluke. Doch konnte er seinen Schmerz nicht mit voller Lust auskosten, denn er hatte niemanden, der ihn teilte. Und er besuchte Mutter Lefrançois, um über sie reden zu können, aber die Wirtin hörte nur mit halbem Ohr, auch sie war Kummer geplagt wie er, denn Lheureux hatte vor kurzem die Favorite du Commerce eingerichtet und Hivert, der, was Besorgungen anging, einen guten Ruf genoss, forderte mehr Lohn und drohte, er werde sich bei der Konkurrenz verdingen. Eines Tages, als er auf den Markt nach Argeil geritten war, um sein Pferd zu verkaufen, die letzte Geldquelle, traf er Rodolphe. Beide erblassten, als sie einander sahen. Rodolphe, der nur seine Visitenkarte geschickt hatte, stammelte zunächst ein paar Entschuldigungen, fasste sich dann wieder ein Herz und trieb die Kühnheit so weit, es war heiß, Mitte August, ihn zu einer Flasche Bier ins Wirtshaus einzuladen. Mit aufgestützten Ellbogen saß er ihm gegenüber, schwadronierend und auf seiner Zigarre kauend, und Charles verlor sich in Träumereien vor diesem Gesicht, das sie geliebt hatte. Ihm war, als sähe er etwas von ihr. Er geriet in Verzückung. Er wünschte, er wäre dieser Mann. Der andere redete weiter von Ackerbau, Dünger, Vieh, verstopfte mit geistlosen Sätzen jede Lücke, durch die eine Andeutung hätte eindringen können. Charles hörte nicht zu. Rodolphe merkte es, und er verfolgte an den Veränderungen in seinem Gesicht die vorüberziehenden Erinnerungen. Langsam wurde es tiefrot, die Nasenflügel zuckten, die Lippen bebten. Und es gab sogar einen Augenblick, da Charles von dumpfer Wut erfüllt seine Augen auf Rodolphe heftete, der vor Schreck verstummte. Doch kurz darauf erschien wieder derselbe trostlose Überdruss auf seinem Antlitz. »Ich nehme es Ihnen nicht übel«, sagte er. Rodolphe schwieg. Und Charles, den Kopf in beide Hände gelegt, erklärte mit tonloser Stimme und der Gefasstheit unendlichen Schmerzes: »Nein, ich nehme es Ihnen nicht mehr übel.« Er fügte sogar ein großes Wort hinzu, das einzige, das er jemals gesagt hat: »Schuld ist das Schicksal.« Rodolphe, der dieses Schicksal gelenkt hatte, fand ihn ganz schön gutmütig für einen Mann in seiner Lage, ja sogar lachhaft und ein bisschen verachtenswert. Am nächsten Tag ging Charles hinaus und setzte sich auf eine Bank in der Laube. Lichtflecken fielen durch das Gitterwerk. Die Weinblätter zeichneten ihre Schatten auf den Sand, der Jasmin duftete, der Himmel war blau. Kantariden schwirrten um die blühenden Lilien, und Charles rang nach Luft wie ein junger Bursche unter dem dunklen Liebesandrang, der sein trauriges Herz schwellte. Um 7 erschien die kleine Berthe, die ihn den ganzen Nachmittag nicht gesehen hatte, und rief zum Abendessen. Er hatte den Kopf nach hinten geneigt, gegen die Mauer, die Augen geschlossen, den Mund offen, und hielt in den Händen eine lange Strähne von schwarzem Haar. »Papa, steh auf«, sagte sie. Sie glaubte, er wolle spielen, und schubste ihn sanft. Er fiel zu Boden. Er war tot. 36 Stunden später kam auf Wunsch des Apothekers Monsieur Canivet herbeigeeilt. Er öffnete ihn, fand aber nichts. Nachdem alles verkauft war, blieben 12 Francs und 75 Centimes, mit denen Mademoiselle Bovarys Reise zu ihrer Großmutter bezahlt wurde. Die gute Frau starb noch im selben Jahr. Da Vater Rouault gelähmt war, nahm eine Tante sie in Obhut. Sie ist arm und schickt sie zum Geldverdienen in eine Baumwollspinnerei. Seit Bovarys Tod folgten einander 3 Ärzte in Yonville, bekamen jedoch keinen Fuß auf den Boden, so prompt schlug sie Monsieur Homais in die Flucht. Seine Kundschaft wächst höllisch, die Obrigkeit schont ihn und die öffentliche Meinung schützt ihn. Seit kurzem hat er das Kreuz der Ehrenlegion.